Wie wird die Auferstehung der Toten geschehen? Die Auferstehung der Toten wird geschehen durch die Kraft des allmächtigen Gottes, dem nichts unmöglich ist. Das ist schon gesagt, ja. Es kommen alle möglichen Szenarien sich vorstellen. Die Materie verschwindet ja nicht. Bei der Verwesung wird die Materie eben umgewandelt in was anderes, bei der Verbrennung genauso. Aber nachdem diese Materie in das Asche oder ein bisschen Knochenteile wenigstens übrig bleibt, zu dem Menschen gehört haben, wie gesagt, ist für den lieben Gott nicht unmöglich, hier den Menschen wieder aufzuwecken, in einen Leib, Auferstehungsleib zurückzugeben. Jedenfalls hat es die katholische Theologie immer so gesehen.